Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Am Mikrofon begrüßt Sie Thomas Elbern. Das Thema heute: von Waschmaschinen und magischen Zahlen, die skurrile Welt von Kate Bush. Jump into the mirror. Es war wie ein kleines Wunder, als Kate Bush nach 12 Jahren wieder November 05 ein Album veröffentlichte. Kein Wunder, die Presse- und Publicity-scheue Sängerin war von der schnellen Musikwelt fast vergessen worden. Dabei gab es immer wieder Nachahmer, Leute, die sich von ihr inspiriert fühlten und schlichtweg eine Menge stiller Fans. Mit ihrer Doppel-CD Ariel kam Bush auf einmal in die Öffentlichkeit zurück und präsentierte ihren typisch schrulligen Stil, als wären all die Jahre nicht passiert. Kate Bush hat ihre eigene Zeitrechnung und sie entscheidet, wann es Zeit für sie ist, ein neues Album zu veröffentlichen. Irgendwie auch etwas schwierig, denn 1985 hat sie ihr Meisterwerk Hounds of Love veröffentlicht und sie wurde immer wieder daran gemessen. Das hat mit dem damaligen New Wave wenig zu tun gehabt und war nach ihrem Debüt The Dreaming. Es gibt viele Artikel und Lobeshymnen über dieses Album. Es klingt einfach wie ein geschlossenes kleines Pop-Meisterwerk. Klar, dass uns Hounds of Love in diesem Soundcheck noch öfters begegnen wird. Hören wir eines der vielen Perlen auf dem Album, Cloudbusting. Thank you. We're just a couple of pigeons a-living up on the angel's shoulders. Top of the City, obwohl einige Songs von Bush ein wenig wie amerikanische Mainstream-Musik klingen mögen, so war sie immer unberechenbar, schräg, wenn sie schräg sein wollte und hatte eine Zeitrechnung im Gepäck, die mit der Welt da draußen relativ wenig gemein hatte. Wichtig ist zu erwähnen, dass Bush gerade in den 80ern eine damals sehr fortschrittliche Studiotechnik nutzte, ein Fairlight-System. Das war eine Art Sampler, den es schon gab, bevor diese Technik im Laufe der Jahre auch für andere Künstler immer erschwinglicher wurde. Und Kate Bush nutzte das System für alle möglichen Sound-Experimente. Dazu später mehr. Hören wir einen Titel vom 1989 erschienenen Album The Sensual World, das ist The Fog. Thank you. Kate Bush wurde von David Gilmour von Pink Floyd entdeckt und auch gefördert. Das heißt, er ging sogar so weit, dass er ihre ersten Aufnahmen bezahlte, weil er fest an ihr Talent geglaubt hat. Auf den frühen Alben von Bush kann man die Wurzeln ihrer Musik gut heraushören. Songs am Piano geschrieben, die von vielseitigen Gesangsharmonien geprägt werden und noch ohne viele Effekte daherkommen. 1978 erschien ihr Album Lionheart, das sie zwar noch nicht in den Pop-Olymp katapultierte, aber schon zeigte, wo ihre Stärken liegen. Hören wir den Kashgar von Bagdad. Thank you. Eine Künstlerin, die das Werk von Kate Bush sehr geprägt haben muss, ist die amerikanische Singer-Songwriterin Joni Mitchell. Die hat 1971 schon ein wenig das vorweggenommen, was Kate Bush dann Jahre später auf ihre sehr britische Weise getan hat. Songs am Piano gespielt von unglaublicher Schönheit, musikalischem Einfallsreichtum und Emotionalität. Hören wir Joni Mitchell vom 71er Album Blue mit dem Titelstück. Space to feel. take a look around at the blue. I love you. Blue, here is a shell for you. Inside you'll hear a sigh. I'm speeding past Wenn man bedenkt, dass Peter Gabriel irgendwo für den effektgeladenen Sound von Bush verantwortlich ist, ist es nicht verwunderlich, dass die beiden auch zusammengearbeitet haben. Kate Bush hat schon Anfang der 80er Background Vocals für Gabriel eingesungen und bei der Gelegenheit auch seine Arbeitsweise entdeckt. Gabriel zeigte Kate Bush, wie man Songs am Musikcomputer Fairlight entwickeln kann, eine Erfahrung, die dann auf vielen folgenden Kate Bush-Alben immer wieder präsent wurde. Bush hatte ihre ganz klaren Vorstellungen darüber, wie was zu klingen hat und hat Geräuschen mindestens die gleiche Wertigkeit gegeben wie Musik. Hören wir ihr bekanntes Duett mit Peter Gabriel zu finden auf Peter Gabriels Album So, Don't Give Up. Drove the night toward my heart. Dass Kate Bush immer neben der Zeitströmung lebte, zeigt ihr Album Never Forever, das 1980 erschien. Die Musik darauf hat nichts mit dem auslaufenden Punk und dem beginnenden New Wave, der gerade in England aufkam, gemein. Es war eher eine Art lupenreiner Pop, mit dem sie auch Platz 1 der Albumcharts erklomm. Der Text beispielsweise vom folgenden Song Babushka ist ein typisches Kate Bush-Szenario. Die Ehefrau, die ihrem eigenen Mann flammende Liebesbriefe schreibt, allerdings nicht unter ihrem Namen, sondern unter dem Pseudonym Babushka, um seine Liebe zu testen. Nicht der einzige Text von Kate Bush unter dem Riesenthema Beziehungen. Kate Bush live, davon träumen heute immer noch viele Veranstalter. 1979 hat sie ihre einzige Tour gespielt und danach war zum Grauen ihrer Plattenfirma Feierabend. Zu stressig, zu aufwendig, zu unberechenbar war das Tourleben für Bush. Eine der seltenen Liveaufnahmen von Bush findet sich auf The Woman's Work, ein Song von ihrem ersten Album The Kick Inside, eine Liveaufnahme von 1978. Um diese Zeit gab es übrigens die erste Folge von Bios Bahnhof, bei der Kate Bush dann noch auftrat. Kate Bush mit der Live-Version vom Song James and the Cold Gun. Hören wir bis zu den Nachrichten noch das Titelstück vom Album Ariel. Gleich gibt es eine weitere Stücke. Kate Bush. Ha ha ha ha!